Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. So, und hallo, da sind wir hier vom Backhauscast mitten im Adventskalender gelandet. Wir wissen jetzt selber nicht genau, hinter welchem Türchen wir uns verbergen, aber na, das wisst ihr ja jetzt. Ich sag mal erst dem Klaus hallo. Hallo Klaus. Hallo Frank, schöne Grüße nach Hunsheim. Ja. Naja, ich denke, wir bräuchten ein großes Türchen, weil wir ja. Sind ja groß. Von der Gebietsklasse her irgendwo. Nee, ist egal. Finde ich total schön, dass wir mitmachen dürfen beim Adventskalender. Genau. Das finde ich toll. Es ist eine super Idee. Und wir beiden haben uns ja schon diebisch drauf gefreut, jetzt hier zusammenzusitzen und ein bisschen was in der Adventszeit ein bisschen was zu erzählen. Ja, genau. Moment, was geht jetzt hier? Hallo? Na, ach. Großfee. Hallo? Ist der Kai schon da? Los, Fede, das ist noch nicht so weit. Wo sind denn die Lose? Ich habe ja gar keine Lose gemacht. Ach, los, Fee, bleib doch ruhig. Es ist der Adventskalender, nicht der Backhauscast. Der ist erst Klaus, wann ist denn der? Am 1. Dezember, ne? Am 1. Advent. Am 1. Advent. Advent, Advent, der Backhauscast brennt. Ja. Also wahrscheinlich ist er jetzt schon in der Vergangenheit. Und dann ist der Kai auch da. Ja, los, Fee. Dann ist der Kai auch da. Das heißt, ich bin zu früh. Richtig, los, Fee. Zu früh. Pass mal auf. Du machst noch mal ein bisschen mit dem Feenstaub hier so ein bisschen Ordnung. Ne? Und dann warten wir ab, bis Lose zu basteln sind. Und dann mache ich auch wieder so ein schönes Foto auf Twitter. Okay? Oh ja, ein Twitter-Foto. Super. Dann, Jungs, lasse ich euch mal alleine, nicht? Tschüss. Ja, tschüss, Losfee. Tschüss, Losfee. Schönen Abend. Und pass auf mit der... Was soll's. Sie weiß immer noch nicht, dass sie nicht durch die Zuhentüren kann. Ja, da ist der Wunschvater des Gedanken. Ja, so ist das. Naja, aber ist ja schön, dass sie schon an den Kai denkt. Ja, wunderbar. Das denke ich auch. Jetzt haben wir gar keinen Gast heute, gell? Das ist der Gast abhanden gekommen. Der Gast ist uns abhanden gekommen. Was für ein Quiz hätten wir denn mit der Losfee spielen können? Ja, Fragen aus dem Lilifee-Universum. Wie heißt das Einhorn bei Lilifee? Oh, müsste ich jetzt auch nachschlagen. Ja. Hörni? Horni? Horni? Nee, nicht Horni. Horni ist was anderes. Ah, nee. Oh. Ah, das wir entschuldigen uns bei den Fremdsprachlern. Genau. Ja, auch das werden wir natürlich nicht herausschneiden. Das E dafür anders kaufen an der Stelle. Ja, was haben wir vor? Ich erzähle es mal so. Wir beide mögen ja einen Podcast sehr, der jetzt vor kurzem seine vorerst letzte Folge produziert hat, der Offenbartcast. Ja. Und die machen das ja immer so, dass die eine kurze Bibelstelle lesen und dazu was erzählen. Und da es sich ja jetzt hier um Weihnachten handelt und dreht im Advent, haben wir überlegt, wir lesen mal die Weihnachtsgeschichte im Original vor. Und dann gucken wir mal, was wir dazu sprechen. Ja, schauen wir mal, was es dazu einfällt. Dann. Das wissen wir selber noch nicht genau. Nämlich im Gegensatz zum Offenbartcast haben wir uns jetzt, oder bereiten die sich auch nicht vor? Doch, bestimmt. Bestimmt. Meinst du? Nein, wir haben zumindest schon mal den Text rausgesucht. Also du in dem Fall hast schon mal zumindest treffsicher gefunden, wo das sich überhaupt finden lässt in diesem doch sehr seitenstarken literarischen Werk. Ja, der Bibelserver hat gesagt, im Lukas Kapitel 2 und dann die Verse 1 bis 18. Ach, Lukas passt ja auch schön zum Offenbarkreis jetzt. Ne? Deswegen lesen wir jetzt aus Lukas. Dann lesen wir mal aus dem Lukas. Kommt denn auch ein Simon vor? Ah nee, der kommt erst viel später. Der kommt später erst. Der kommt erst später. Da müssen wir an Ostern noch mal was machen. Ja, das stimmt. Aber ein Osterkalender. Ein Ostereikalender. Oster-Advents-Eikalender. Genau. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube auch nicht. Das wird sich nicht durchsetzen. Ja, genau. Dann lies doch mal vor, Frank. Dann lese ich jetzt den Text und du machst die Hintergrundmusik. Ich mache keine Hintergrundmusik. Entschuldigung. Ich hätte jetzt auch gar nichts da im Moment. Und das, was ich da hätte, ist zu laut. Das war übrigens das Einzige, was ich je beim Offenbartcast kritisiert habe. Ja. Die Musik unter dem Titel. Ich habe geschrieben, ich würde nicht verstehen, was das Gedudel soll, während der Text gelesen wird. Ja gut, bis Folge 300 ist das Gedudel dabei gewesen. 300 Folgen, echt? 300, wirklich so viel? Ich weiß, ich muss nochmal nachgucken. Ja. Naja, auf jeden Fall bis zur vorerst letzten Folge war das Gedudel dabei. Ja, dann lese ich mal. Ja, ohne Gedudel. Ohne Gedudel. Die Geburt Jesu. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten mit ihrer Herde draußen auf dem Feld. Das steht da nicht. Vers 8. Gar nicht so einfach. Ich weiß, Bibeltexte lesen ist wirklich hartes Brot. Das stimmt. Ja, genau. Ja. Aber wir lassen das auch so. Jetzt, man kann sich ja auch mal verlesen. Das macht auch ganz witzig. Also, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. So. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel eine große Schar des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Ja, so, mit ein paar Lesefehlern. Das war so das Maximale, was ich rausholen konnte an fehlerfreiem Lesen. Ja, du, sehr, sehr schön. Ich bin froh, dass ich es nicht lesen musste. Das ist, das kann man auch sagen, die neue Genfer Übersetzung, nennt sich das. Ja. Deswegen sind, glaube ich, viele Passagen drin, die nicht so geläufig sind wie das, was man so, wenn man schon mal Weihnachten in der Kirche war, vielleicht gehört hat. Ne? Ja, das liest sich nicht ganz so flüssig. Die himmlischen Heerscharen und so und Gedön. Ja, es liest sich nicht so flüssig, genau. Aber es liest sich verständlicher. Ja, also das ist halt. Oder realitätsnäher, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das ist halt der springende Punkt. Ja. Das Lutherdeutsch ist halt so ein bisschen angestaubt. Und auch wenn die das jetzt 2017 nochmal ein bisschen aufpoliert haben, so richtig moderne Sprache ist das nicht. Die neue Genfer Übersetzung. Ja, derselbe Inhalt, nur andere Sprache. Man hätte das auch ob Girls vorlesen können, fällt mir gerade ein. Oh ja, das hätten wir aber wirklich üben müssen dann wahrscheinlich an der Stelle. Das machen wir ein andermal. Da, genau. Ja. Schön. Ja, ich bin immer ja ganz erstaunt, wenn ich die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium so lese, dass sie so kurz und knapp in 18 schlanken Versen erzählt wird, wo wir uns doch über viele Jahre bemühen, da möglichst stundenlange Krippenspiele draus zu machen. Spielfilme. Genau. Und Wachsfigurkabinett, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ja, so Krippenaufstellhäuser und sowas. Und mir fällt dann immer auf, direkt als erstes, kein Ochse, kein Esel, kein Stern, keine heiligen drei Könige. Nein. Und ja. Hier eigentlich eine ganz, ruhige, unaufgeregte Geschichte letztendlich, ne? Ja, wenn man jetzt mal die Tatsache, dass der Engel erscheinen, mal außen vor lässt, ist das eigentlich, Volkszählung, hingehen, schwangere Frau, es ist soweit. Und im Grunde ist im Vers 7 schon Ende, ne? Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ja, Peng aus, Jesus ist geboren. Ja. Juhu! Es ist überschrieben ist es ja mit, die Geburt Jesu. Jesus. Da hast du recht, Vers 7 ist eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Genau. Aber umso schöner eigentlich, dass die Geschichte weitergeht und dass die ganze Sache nicht so ganz sang- und klanglos irgendwie da vor sich hin plätschert, sondern es sind die Hirten, die da als erstes informiert werden hier vom göttlichen Geheimdienst. Genau. Ja. Und die Vorstellung Engel hin und her brauchen wir jetzt nicht großartig. Wie sieht ein Engel aus? Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall hatten die Hirten ein Erlebnis an diesem Abend, was sie dazu getrieben hat, nach Bethlehem zu gehen und danach zu schauen, wo diese Geburt stattgefunden hat. Und in ziemlich wirklich armen Verhältnissen, obwohl nicht arm, in ungünstigen Verhältnissen, so möchte ich mal sagen. Das hat ja mit Armut nichts zu tun. Keine Herberge. Das ist, das ist natürlich schon mal ein Thema für sich. Also da kannst du eigentlich schon einen Tag drüber reden, wie traurig das ist, wenn du keine Herberge mehr hast. Also ob das jetzt ist, dass du wirklich irgendwo mal gestrandet bist. Ich meine, es ist wieder Weihnachten. Tausende von Verwandten fahren quer durch ganz Deutschland, rechts und links, kilometerweit. Wie sagt, heißt es immer so schön, wir fahren kilometerweit, um die Computer der Eltern zu reparieren. So. Was ist, wenn du eine Panne hast und es ist nirgendwo ein Zimmer frei und nichts, ne? Gut, jetzt hatten die keine Panne, sondern die sind da schon geplant hin, aber damals war halt nichts mit mal E-Mail schreiben oder irgendwie im Internet ein Zimmer buchen, sondern hinfahren und schauen, ob was geht, ne? Ja, genau. Und ja. Und ja, die Reisemittel waren ja völlig andere, also die Wegstrecke da zu Fuß mit der schwangeren Frau auf dem Esel, das war ja schon mal etwas, ne, dass die dass nicht alles zu Fuß abreisen musste. Ja, und der Anlass, weil Staat mal wieder checken muss, so, wie viele Leutchen haben wir denn? Bezahlen die auch brav ihre Steuern? Und weißt du, sonst hätten die ja in aller Ruhe zu Hause abwarten können, bis das Kind kommt. Da wäre genau. Das Normale gewesen in Nazareth. Aber nee, der Nachkomme Davids muss in der Davidsstadt geboren werden, also deswegen Volkszählung. Deswegen gibt es irgendeinen, der sagt, ich mache meine Volkszählung. Und wenn ich das richtig weiß, war das sogar die erste, die, die angeblich jemals stattgefunden hat. Jetzt bin ich kein in der Provinz. Ne? Ich denke mal, die Römer haben da sowas schon öfters gestartet, auch in anderen Provinzen, aber dort, so steht es ja hier, Vers 2, es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Und das, ja, das war dann schon was Besonderes. Und da denke ich mal, da haben die sich auch schon geschickt, dass die sich auf den Weg machen und dem nachkommen. Schließlich war das Land besetzt und die Besatzungsmacht, die fand das mit Sicherheit nicht witzig, wenn man jetzt gesagt hat, nö, jetzt also guck mal hier, meine Frau ist schwanger, ich bleib mal zu Hause und ich schicke euch eine E-Mail. Oder kann ich das nicht online ausfüllen? Ich schick euch eine Taube. Genau. Ich schicke euch eine Brieftaube. Genau. Ja, und so die hatten echt keine Wahl, ne? Und vor allem die Idee zu sagen, man hätte das auch vor Ort machen können, da wo du wohnst, hättest du ja auch Auskunft geben können, aber die Idee halt zu sagen, nee, du musst in den Ort, wo du geboren bist, quasi, wo du herkommst. Ja. Das hieße für mich, ich müsste, wenn das jetzt anständ hier am Weihnachten dieses Jahr, müsste ich von München mich nach Bergneustadt im Oberbergischen bewegen. Um da vorstellig zu werden. Ja, und du müsstest quasi von Hunsheim nach Wuppertal, ne? Ja, genau. Ja. Ich würde zum Beispiel nach Wehtal reisen, genau. Ja, genau. Und die Kleingeschwister hätten es einfacher, die sind alle vor Ort geworfen. Ja. Ach, nee. Nein, nicht geworfen, zum Glück zur Welt gekommen, ja. Datenaustausch war halt schwierig. Das Geburtsregister war dann am Geburtsort und auch, ne, wahrscheinlich musste der da auch hinlatschen, wenn er sonst irgendwas Behördliches zu regeln hatte. Da könnte ich mir gut vorstellen. Was weiß ich, Sauna bauen, Balkon oben, Dachausbau, Baugenehmigung holen. Auto anmelden. Ach nee, Führerschein beantragen, Personalaus. Eselreitschein. Eselreitscheinerlaubnis. Eselführerlaubnis. Und ich weiß nicht, wollte noch schauen, ich habe es nicht geschafft. Die waren ja auch bestimmt jetzt nicht so nur so was, weiß ich, eine halbe Stunde unterwegs. Das wird schon ein ganz schöner Marsch gewesen sein, da von Nazareth, Nazareth nach Bethlehem. Das ist interessant. Weiß es nicht. Das müsste ich dann, könnte man noch mal als Aufgabe mitnehmen. Aber ich denke, das ist bestimmt schon eine Ecke. Also, weiß ja nicht, wie viel PS hat denn so ein Esel? Ich meine, wie viel Stundenkilometer schafft er denn? Also, ich habe das jetzt mal gerade bei Google eingegeben. Ja. Also, mit dem Fahrzeug eine Stunde, es sind 157 Kilometer werden hier angezeigt. Okay. Nazareth halt ganz im Norden des Landes, ne? Und Bethlehem halt so ziemlich. Was hast du gesagt? 100 was? 57 Kilometer. So, was läuft man zu Fuß mit einem Esel und einer schwangeren Frau? 4 Kilometer die Stunde? Ja, viel mehr wirst du nicht machen. Ne? Viel mehr kriegst du nicht hin. Ja, den Rest dann kann man rechnen. Und dann weißt du auch nicht, wie waren die Strecken zu der Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, ein Wahnsinnsakt. Ja. Und wie gesagt, und das mit der Gattin dabei, die Ja, kurz Moment. Vor der Niederkunft stand. Wobei, ja, das ist gut. Moment. Gattin wäre es ja noch gewesen. Also hier steht, stimmt, hier steht mit seiner Verlobten. Mit seiner Verlobten. Mit und seiner die schwangeren war schwanger. Verlobten. So, ja? Jetzt überleg dir mal, was da auf dem Weg los war. Ne? Die beiden nicht ich verheiratet. Ich dachte, wir hätten vorher heiraten sollen. Ja, genau. Und sie mit wahrscheinlich, wenn jetzt dann, war ja kurz schon vor knapp, also wahrscheinlich auch gut sichtbar. Bestimmt. Ja, und dann die Fragen, ne? Die Fragen, ja. Ist das ihre Frau? Ja, ist das ihre Frau? Naja. Sie sind aber nicht der Vater, oder? Was? Was? Das gilt es noch zu klären später. Ja. Sie sagt nein. Sie sagt nein. Ja. Ich weiß nicht, da war ziemlich viel Rotwein im Weg. Nee. Ja, aber von der Situation her halt, also wirklich so ein Ding, so, ja, so Himmelfahrtskommando im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich stelle mir das schon spannend vor. Ja, und dann, also auch wenn da jetzt der Sohn Gottes zur Welt kommt, dann kam für Maria die Zeit der Entbindung. Auch das wird so abgelaufen sein, wie man es bis heute kennt. Und ja, denke ich auch. Auch der übliche Standard, dann wird das Kind in Windeln gewickelt und in dem Fall jetzt nicht in eine Wiege, sondern in eine Futterkrippe gelegt, weil ja in Bethlehem Platznot war. Logischerweise, ne? Wenn ja, da alle hinreisen und sich registrieren lassen sollen. Dann ist das zwar vielleicht gut für die lokale Gastronomie, Hotellerie und was auch immer. An irgendwie einen Zeltplatz gab es wohl offensichtlich auch nicht. Oder zumindest, keine Ahnung, hat Josef nicht dran gedacht, mal ein Zelt mitzunehmen, falls man da keine Unterkunft findet. Auch interessant an der Stelle, wo doch da vieles in Zelten stattgefunden hat immer. Ja. Und schließlich und endlich muss dann das Getier zur Seite treten, wobei, wie gesagt, hier überhaupt keine Angabe ist, welche Viecher dort mit untergebracht waren. Das ist ganz interessant, wenn man da mal in der Wikipedia mal Weihnachtsgeschichte eingibt, wie da so die unterschiedlichen Meinungen sind, was da wirklich passiert ist. Also, weil dieses Wort Herberge, Unterkunft, ist auch irgendwie wohl zu übersetzen mit Verwandtschaft. Und wenn er jetzt zum Beispiel, er musste ja dahin, weil er da geboren ist, es wäre anzunehmen, dass er Verwandtschaft in Bethlehem gehabt hat. Mhm. Und selbst da haben sie keinen Platz gekriegt. So, pass auf, jetzt die Idee dahinter. Er ist von seinen Verwandten nicht aufgenommen worden. Warum? Weil er unverheiratet mit einer schwangeren Frau da antanzt. Da, so, siehste. Bumm. Ne? Alles richtig gemacht. Ja, da war halt nicht so loyal, die ganze Geschichte. Ne? Hier kann jeder machen, was er will. Ja. Also sie hatten, aber Fakt ist, sie hatten keine Unterkunft. Und wo immer sie auch untergekommen sind, es ist naheliegend, dass es ein Stall war, wegen der Futterkrippe. Und dann stehst du halt da, ne? Ja, ich habe da auch mal so Zeichnungen gesehen von diesen Herbergen, in Anführungsstrichen, dass halt die Tiere unten gewohnt haben und die Menschen etwas weiter oben, was den Vorteil hatte, dass die Wärme der Tiere da oben aufstieg und man es ein bisschen muckelig hatte, wenn es dann in der Nacht kühl wurde. Auch wenn die Wärme ein bisschen kühl wurde. Das natürlich, das riecht. Und ich hab sowas ganz Ähnliches in Kommern auch schon mal gesehen, dann halt hier in unserem Kulturkreis. Das war noch lange Zeit auch hier üblich, dass so zwischen dem Stall und dem Wohnhaus gar nicht so eine harte Abtrennung war, weil man sich einfach die Abwärme der Tiere zunutze gemacht hat. Also so eine Annahme gibt es auch, was ja bedeuten würde, oben war halt kein Platz mehr, deswegen mussten die auch nach unten dann ausweichen, mitsamt der Niederkunft. Ja, und dann kommt der Herr der Welt inkontinent, ja, wie wir alle, ja, zur Welt und wird mal erst in Windel gewickelt. Also er startet wirklich am Punkt Null. Das macht, ja, ihn mir immer so sympathisch. Ja, dass, weißt du, irgendwie, die, so Alternativen sind immer, boom, und da ist er, hey, ne, so, hier, ich jetzt, Chef, und ihr nix, ne? Ne? We und, don't need another hero. Genau, ne? Ja, okay. Ne? Ja, und ich sag das mal jetzt, das ist überhaupt nicht despektierlich, wie ich das jetzt sage, ist überhaupt nicht, ja, despektierlich gemeint, dass unser Chef der Auffassung war, nee, passt mal auf, ich starte mal so wie ihr alle auch. Inkontinent, sprachlos, frierend. Ja. Ja, so hilflos. Das, ja, genau, hilflos, mhm, und von keinem hilflos angenommen. Nirgendwo, ja, willkommen. Ja, nee. Also das ist, ich finde das fantastisch, dass der sich das zugemutet hat. Das mich begeistert das jedes Mal. Er war ja nur, er hätte das ja auch noch anders machen können, ne? Aber ja, nee, das war so der Weg. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben wahrscheinlich, ja. Mit, ja. Kann man so sagen. Ja, ich habe das immer mal ganz gerne gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber als Bastard auf die Welt kommen und den Tod eines Schwerverbrechers sterben. Das ist so aber die, so, Kurz, ne? Ist so die, ja, Kurzzusammenfassung, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Hat er sich alles gegeben. Ja, und alle auch Facetten des Menschseins, genau, genau, mitgenommen. Und das ist ja auch das, was dann irgendwo dann auch ab und zu durchscheint, gerade dieses, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, du, ich habe alles gesehen, du brauchst mir nichts, genau, zu erzählen, ich kenne deinen Kummer, ich kenne dein Leid, weil ich habe das auch alles durch und deswegen ging das auch gar nicht anders. Also jetzt irgendwie hier dieses Niederkunft und alle sind da und feiern und schwingen das Tambourin und es wird Wein getrunken und genau, alle sind fröhlich. Das hätte nicht, ja, gepasst, weil auch dieses Stück, was zum Menschsein gehört, es ist ja nicht jeder so, sage ich jetzt mal, wie wir zwei in einer wirklich tollen Umgebung, Familie und behütet aufgewachsen, wie, genau, wir zwei sind. Das kann man ja sagen, das weiß auch jeder. Wir sind da auch dankbar für und es gibt, absolut, ja ganz es gibt ja ganz andere Geschichten und selbst da könnte hier unser Chef sagen, ja, ich höre dir zu und ich kann dich verstehen, weil ich habe es selbst erlebt. Mhm, ganz genau. Das ist natürlich, ja. Ja, und er kommt halt eben nicht in einem Palast zur Welt als, genau, als Königssohn. Ja, und Retter der Welt und hast du nicht gesehen, ja. Und wie, ja, ne? Und, ja, und es sind, und das ist dann auch spannend, deswegen habe ich die Verse auch mal auch mit dabei genommen. Nicht nur, weil man immer, weil das so zur Weihnachtsgeschichte dazugehört, wie so schön romantisch dann, ja, gespielt wird mit den Hirten und so, ne? Schaf, genau, das rappt. hab ich auch schon mal gehört. Ja, ne? Ja, ja. Ja, und die Ersten, die es jetzt erfahren, sind halt nicht die ganz Klugen und die ganz Tollen und die, bei denen alles in Ordnung ist, ja, sondern die armen Säcke, die Nachtschicht vor der Stadt machen mussten, um auf die Viecher aufzupassen. Ja, also genau, das war auch damals schon kein High-End-Job. Ja? Das war auch damals schon nichts, wo man sich unbedingt darauf beworben hatte, das zu werden. diese Männer waren es ja meistens, oder ist mir zumindest nicht anders bekannt, die sind irgendwie dort in dieser Lebenssituation gelandet. Und das war ein hartes Leben. Und man muss sich da immer klar machen, was es alles nicht gab. Ja? Also Duracell war noch nicht erfunden. Auch das elektrische Licht. Es gab keine Maglite. Nee. Es gab kein Telefon, mit dem man mal eben schnell Hilfe holen konnte. Straßenbeleuchtung nicht vorhanden. Wenn überhaupt Licht, dann weil der Mond das brachte. Ja, oder weil du geschafft hast, ein Feuer anzumachen, ne? Vielleicht. Ein bisschen irgendwo. Feuer, ja, ja. Ich weiß, wir haben ja früher auch so Zeltfreizeiten gemacht. Das Feuer macht gar nicht so schrecklich, ja, viel Licht. Das ist ganz erstaunlich. Nee, es macht Wärme, aber wenn man da sitzt, ist es nicht hell. Nein. Genau, und du siehst vor allen Dingen, wenn du beim Feuer sitzt, gar nicht, was auf dich zukommt. Da kann wirklich sich ein Viech anschleichen, Du siehst das einfach nicht. Das war ja immer das schöne Prinzip des Wimpelclowns. Ja, ein Viech oder der Papa. Oder der Vater. Genau. Ja. Vati. Ja. Ja. Genau. Und das war so war Nacht. Und Nacht war für die Menschen damals immer mit Angst verbunden, weil nicht zu kontrollieren. Und man sehnte eigentlich dem Morgen entgegen. So, und das ist jetzt die Situation der Hirten, wie sie da auf dem Feld sitzen. Ja. Alles etwas vage. Und dann machst du oder ich, Papa? Ja, ich wollte schon sagen. Bam. Ach du Scheiße, sag ich da nur. Ja. Also, ich sag mal so, ich bin nicht als sehr mutiger Mensch bekannt. Ja. Und also auch nicht ein Feigling, aber auch halt, ja, ich bin auch schon mal was schreckhaft. Ich kann dir sagen, in Vers 9 hätte ich mich wahrscheinlich komplett eingenässt. Ich wollte es gerade sagen. Ich hätte wahrscheinlich auch spontan die Kontrolle über meinen Darm verloren an der Stelle. Himmels Willen. Und es ist ja so, sie ja auch, ne? Hier steht dann. Sie erschraken sehr. Sie erschraken sehr. Verständlich. Aber der Engel sagte, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ja. Herrlich. Ist schön, aber ich weiß nicht, inwieweit das erstmal hilft in dem Moment. Aber vielleicht, wenn man nochmal Luft geschnappt hat, vielleicht ist dann wieder gut, ja. Wenn ihr gleich wieder atmen könnt. Genau. Sobald ihr das hier überwunden habt, den ersten Schock, habe ich nämlich eine tolle Nachricht. Große Freude. Juhu. Also auch ein cooler Auftritt auf jeden Fall. Also meine Fresse. Ja. Also die Show ist schon geil. Muss man schon sagen. Ne? Und die Armen, die, ich weiß gar nicht, die bestimmt haben sich die Schafe genauso erschrocken. Man sagt Tieren ja nach, dass sie ein Gespür für sowas haben, wenn irgendwas nicht ganz, wie soll ich das jetzt sagen, weltliches irgendwo passiert. Vielleicht waren die schon ganz relaxed. Das wäre natürlich der Hit, wenn die Schafe so. Genau. Die standen schon zusammen, so pass auf gleich, pass auf, ja, guck, pass auf. Schau mal, jetzt gleich, die pissen sich ein. Ich habe jetzt. Benjamin ist schon eingenickt. Ich habe jetzt so schon das Schaf vor Augen bei der ganzen Geschichte. Naja. Ja, gut, das wäre natürlich der Hit. Die Schafe so weiter am Kauen. So. Ja, so völlig gelangweilt. Oh, schon wieder ein Engel. Ja. Menschen eben. Ja, genau. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die sich schon mächtig erschrocken haben dann. Ne? Vor allem, ich denke mal, das war ja auch so, das waren ja jetzt nicht unbedingt ihre eigenen Tiere, das muss man auch sehen. Die waren ja wahrscheinlich irgendwie angestellt. Und wenn da eins abhanden kam von so einem Tier, dann gab das wahrscheinlich auch gescheit Ärger. So, und dann platzt dir da hier so ein, platzt hier so ein Gabriel da auf einmal in die Parade und latscht dich quasi auf die Füße und sagt, so, pass mal auf, nicht erschrecken. Und dann kommt die Message, ne? Ja. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. In der rechten Ecke. Ich, mal. Ja, klar. Den muss doch alles aus der Fresse gefallen sein. Ja. Weil erst hier so ne? Und woran werden wir es erkennen? Ja, woran erkennt man ein Kind? Ja. Windel, hallo. Windel. Futtergrippe. Ah ja, toll. Wie hast du dir Kinder vorgestellt? Also das haben die sich mit Sicherheit anders vorgestellt. Also Messias, hier der Retter, ne? Ja, ja. Der Israel befreit, ne? Jetzt für alle Mal und für immer und zack, bumm, ne? Und dann sowas. War die erste Enttäuschung, sollte man meinen. Eigentlich sollte man davon ausgehen, ich meine, die kriegen zwar jetzt noch ein Ständchen gespielt, ne, mit Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter, ne? Ja. Also, dass die dann wirklich beschließen, komm, wir gehen da jetzt mal hin und schauen uns das mal an. Das wundert mich so hart, weil ich weiß ja nicht, da müssen besondere Menschen gewesen sein. Ich hätte gesagt, das war jetzt irgendwie so bescheuert. Ja, vor allem, die müssen auch die ganzen Viecher mitgenommen haben. Ich setze mich mal wieder hier an mein Feuer. Ja. Aber nee, die machen sich auf und überprüfen das, was da gesagt worden ist. Finde ich super cool. Ja. Also hätte ich nicht gemacht, ne? Also ganz ehrlich. Und dann ist ja heute. Wärst du sitzen geblieben? Und das ist ja heute oft so, ne? Also da muss man sich auch mal eingestehen, ne? Wie oft sagst du, nee, das geht nicht, weil läuft gerade so gut auf der Arbeit oder in der Beziehung oder. Ah ja, genau, ich kann gerade nicht. Weißt du, so, ne? Das ist, das hat bestimmt auch noch Zeit bis morgen, ja, so, ne? Ah du, wenn der gerade erst geboren ist, dann haben wir doch noch ein paar Jahre. Der lebt ja bestimmt noch ein paar Jahre. Später nochmal gucken. Da kann man ja auch mal warten, bis der Jugendtag sagen kann. Ja. Ne? Und die machen genau das Richtige, wenn Gott einen Weg zeigt, aufstehen, Arsch hoch, losgehen. Ja. Finde ich so klasse. Ja, also das sind so Leute, an denen ich mir ein Beispiel nehme. Nicht die schlau und fromm daherreden oder so, sondern so Typen. Das finde ich geil. Ja. Das fasst es genau zusammen. Es sind nicht die, sage ich jetzt mal, sonntags auf der Kanzel stehen und irgendwie. Die sind das gar nicht immer. Die sind wer das weiß, auch. Was. Die können immer, es. Die, ne? Moment, die können genau. es auch sein. Genau. Meine Meinung zum Thema Kirche kennst du? Ja. Das Bodenpersonal ist scheiße. Ist ganz einfach. Aber genau. Es hat es nicht einfach. Schwenken wir es ein bisschen ab. Aber da gebe ich dir recht. Was die Jungs machen, finde ich auch klasse. Einfach nur zu sagen, weißt du was? Wir gehen los, wir schauen uns das an. Wenn wir hier die Nachricht schon so quasi als Top-News kriegen, dann rennen wir mal los. Und das, wie gesagt, ich stelle mir das halt vor, das ist ja auch Aufwand für die. Die müssen ja die können die Tiere nicht alleine lassen, weil das ist denen ihr Job, das ist denen ihr Leben. Richtig. Ne? Wenn da was abhanden kommt, ist blöd. Das heißt, die müssen alles zusammengepackt und die Schafe irgendwie von da, wo sie gerade waren, Richtung. Ja, Bethlehem Richtung Stall. Ja, Riesenaufwand, ne? Und wie du schon sagst, heutzutage wäre man wahrscheinlich viel zu bequem und würde sagen, Ich gucke erst mal auf Twitter, auf ob das stimmt. Ach so, ja, auf Twitter, ja. Wenn Twitter sagt, das stimmt, dann, dann könnte ich mir überlegen, ob ich auch mal gucken gehe. Ist mir jetzt auch wieder passiert. Ja. Ich habe irgendwann erzählt und dann sagte einer 5 Minuten später zu mir, ich habe mal gerade nachgeguckt, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich stimmt das. Ja, das hätte ich ja nicht gesagt. Ich glaube, es ging darum, ob Störtebeker Bier aus Stralsund kam. Ach so, okay. Es war wieder sowas Schlichtes. Schlichte Menschen haben schlichte Geschichten, so bin ich halt. Ja, gut. Genau. Und durchaus legitim. Und damit sind wir schon in den letzten Versen dieser Weihnachtsgeschichte. Die ersten, die dann weitergeben, da ist der Retter geboren, waren diese schlichten Menschen. Und erzählen, so wie es hier steht, und erzählen überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und das, was sie erzählen, hat einen Effekt auf die Menschen, mit denen sie sprechen, denn sie lösen Staunen oder Erstaunen aus über das, was sie berichten. Ja. Also fantastisch. Oh, die haben die, ich habe gerade gesehen, die haben die Schafe tatsächlich zurückgelassen. Den Vers haben wir nicht gelesen. Vers 20, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten so, ja, diesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ah, wir haben zu früh aufgehört zu lesen. Naja, ja. Gut. Ist also, so. Aber haben wir das auch geklärt? Ja. Die haben die Schafe mal sich selbst überlassen, in der Annahme, das wird schon gut gehen. Das wird schon gut gehen. Also, ja gut, man hätte von Vers 16 hätte man es auch, sie machten sich auf den Weg so schnell sie konnten. So schnell sie konnten. Da war also keine Zeit noch irgendwas zu tun, ja. Es aber selbst auch mit, ja, trotzdem irre. Ja. Ja. Es waren Rheinländer unter den Hirten. Meinst du? Ja, die haben gesagt, das hätte schon alt immer gut gegangen. Ja. Und können wir die Schaf auch da lassen. Vielleicht hatten sie auch einen Hund, der drauf aufgepasst hat so lang. Das kann ja sein. Das wissen wir natürlich nicht. Ja. Ja. Ja, aber das ist halt so, das sind diese 18 Verse, die eigentlich so viel schon drin haben. Ist halt auch dieses Ding, wenn der Chef ruft, so schnell sie konnten. Mhm, genau. Ja. Und ja, absolut. Ja. Das ist absolut die Herausforderung. Ja, das ist die Herausforderung. Ja, absolut. Genau. Ne? Definitiv. Ja, ganz genau. An der Stelle. Also wenn man sich dem nicht abgeneigt ist und sich dem öffnet und sagt, ich möchte das, ich will das versuchen, das fordert heraus. Das, ja, letzten Endes fordert es vielleicht auch heraus, tatsächlich seine Schafe mal irgendwo stehen zu lassen und mal ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Also, es ist wirklich sehr viel drin. Genau. Allein in den kleinen 18 Versen. Ja. In the very beginning of the story, um das mal mit einem schönen deutschen Akzent zu sagen. Ja, sehr schön. In the very beginning. In the very beginning of the story. Ja. Stimmt. Wir können das auch anders, aber wollen wir hier an der Stelle nicht tun. Nee. Ja. Also ich bin ja total froh für diese Geschichte. Da basiert bei mir ganz viel Leben drauf auf diesem Ereignis und ich weiß. Auf dem, was da alles noch später gekommen ist. Und deswegen freue ich mich mal wieder wie Bolle auf Weihnachten. Und genau, darüber, dass man das da nochmal ganz besonders feiern kann. Und genauso wollen wir es dieses Jahr auch wieder machen, Weihnachten richtig schön feiern. Mit den Leuten, die kommen. Ja. mit den Hirten, die angelaufen kommen. Ob Hirten kommen oder wie auch immer. Oder wer auch immer. Erscheint. Erscheint. Manchmal erscheinen ja auch Musiker. Ja, das zu solchen Festen. Ich komme mal mit Pauken und Trompeten. Dann. Ach, hast du umgelernt? Ja, ich habe umgelernt, umgeschult. Ich kann jetzt Trommeln und Trompete spielen. Ist nichts mehr mit Gitarre? Doof. Gitarre spielt ja jeder zweite Schlumpf. Das ist ja langweilig. Mit kann ja Bausch und Bogen. Ja, genau. Ja, ja ich, ja. Wie, keine Ahnung. Sehr schön. Was jetzt unsere Zuhörer heute mit diesem Adventstürchen angefangen haben. Ja. Klaus und ich haben einfach gedacht, wir erzählen es mal so, wie es uns auf dem Herzen liegt mit dieser Geschichte. Ja, vor allem wir erzählen es, weil es halt für uns auch so ist, dass wir uns wirklich über Weihnachten freuen. Das ist ein Teil ist davon das, was wir jetzt gehört haben. Anderer Teil, das sage ich auch ganz klar, sind auch die, ich benutze dieses Wort jetzt absichtlich, diese weltliche Dinge, die es dann um dieses Weihnachtsfest natürlich auch gibt. Wenn man Fleischstückchen in immer Fett wieder, taucht. Zum Beispiel. Und Frank, es wäre ja kein Backhauscast, wenn wir nicht ein kleines Quiz hätten an der Stelle. Und ich habe was für dich. Oh, du als ungeschlagener Champion im Backhauscast. Jetzt ohne Gegner zu verlieren ist die neue Herausforderung für dich. Oh, Mann. Was ist das? Ach, das ist das Aushilfs-Soundboard. Ja, das Soundboard ist ja kaputt. Genau. Das muss ich noch bis Sonntag reparieren. Genau. Und ich habe drei Fragen. Jetzt drei Fragen. Drei Fragen. Ich bin gespannt. Und das läuft jetzt folgendermaßen an. Frank, was meinst du, wie passt der Weihnachtsbaum zu Weihnachten? A, B, C? Nein, gibt kein A, B, C. Ich will nur hören, wie kommt der Weihnachtsbaum ins Weihnachtsfest? Ach so. Weil, du, wir sind in Bethlehem, da hat bestimmt keine Nordmann-Tanne gestanden, wo irgendwelche Glocken dran gehangen haben, ne? Also, mein warum, Lieber. Warum stellen wir an Weihnachten warum, genau. Weihnachtsbäume auf? Genau. Oh, das weiß ich natürlich nicht. Ist ja, ist ja klar. A, B oder C? Ich würde mal vermuten D. D? Dass man sich düsteren und tristen Jahreszeit ja? ein Stück herrlich duftende Natur in seine Stube stellen möchte, um sich daran zu erfreuen. Und wenn das dann völlig vertrocknet ist, hatte man direkt Brennholz für den Ofen. Wenn man so ein gefällter Baum wäre. Meine These dazu. Herrlich. Ja, pass auf. Es ist so. Es gibt eine Geschichte dazu. Der Weihnachtsbaum steht als Zeichen des Baumes der Erkenntnis. Das sagt dir was? Aha. Ja, okay. Und erinnert an den Sündenfall. Mhm. Und damit an die Befreiung der Menschen von der Erbsünde durch die Geburt Jesu Christi. Das ist die offizielle echt? Erklärung, warum es einen Weihnachtsbaum gibt. Früher waren da auch Äpfel dran. Ah! Und man hat ganz früher, gab es nicht das Krippenspiel, das habe ich jetzt gelernt heute, sondern es gab ein Paradiesspiel, nannte sich das. Und da wurde an Weihnachten, weil das irgendwie in diesen, das könnten jetzt die Jungs vom Offenbartcast besser, die haben das studiert, ich kann das nur rudimentär wiedergeben, weil das irgendwie damals in den Kirchenkalender, da gab es das Adam und Eva Fest, sage ich jetzt mal, und das ist genau auf die Weihnachtszeit, auf unsere jetzige Weihnachtszeit gefallen. Mhm. Und da hat man ein Paradiesspiel gemacht in den Kirchen und da gab es halt immer einen Baum, wo halt der Apfel dran war, als Symbol, Sündenfall, Frucht der Erkenntnis, du kennst den Rest. Ja. Da ist alles schiefgegangen daher halt der Hinweis dann aber die Geburt Christi als Lösung. Fürs Problem. Leider fürs selbstgemachte Problem, ja. Mein sehr bildliches Vorstellungsvermögen gerade wieder zu Fall. Okay. Weil ob die das Paradiesspiel im Paradies üblichen Bekleidung auch gespielt haben. Das ist nicht überliefert. ich würde jetzt spontan sagen, nein. Nein, wahrscheinlich nein, nicht. Nein, ich glaube nicht. Es war ja auch Winter, da ist es ganz kalt. Ja, du kannst nicht einfach so eine Schlange irgendwo mit hinnehmen. Das ist der springende Punkt. Ja, das alles, aber das ist schwierig. Gut, das war das eine, Baum, Weihnachtsbaum, kennen wir alle, ne? Okay. Macht jeder, egal ob er in die Kirche geht oder nicht, egal, also jeden, den ich kenne, Weihnachten ist scheiße, ich brauche noch einen Baum. Ja. Eure Entscheidung, mir egal, ich brauche keinen. Und ich finde, der duftet immer so schön. Ja, wenn ich jetzt noch mal zu tun hätte, ich meine, ich bin jetzt raus aus der Nummer eigentlich. Ich würde einen aus Plastik kaufen. Ich glaube, das ist der Weg 2019. Oh wei. Ja, okay. Ja, zack, oben. Kannst du oben am Dachboden und... Also dann würde ich auch warten, bis es ein Weihnachtsbaum-Hologramm gibt. Oder so. Das wäre natürlich... Ich bin ihr holographisches Notfall-Weihnachtsprogramm. Ja. Genau. Hallo? Was ist die Art des Weihnachtsnotfalls? Oh, wir haben keine Kastanien für die Füllung. Ja, genau, und dann sind wir nämlich beim nächsten Thema. Die Weihnachtsgans. Ja. Beliebt in Deutschland. Eins der beliebtesten Essen an Weihnachten. Ich weiß, es gibt Raclette Fondue. Es gibt Leute, die an Weihnachten... Ente, Geflügel, es gibt die Tradition Karpfen. Grüße Richtung Peitz an noch der Stelle. Nie gemacht, ich habe mal gesehen, wie Leute das versucht haben zu essen. Ja, es gibt die Tradition am Heiligabend tatsächlich Bockwurst mit Kartoffelsalat zu machen. Mhm. Was ich für interessant finde, wenn du Kinder hast, weil was willst du da vor der Bescherung groß das Essen auftischen? Die haben keine Zeit zum Essen. So mal als Tipp für frisch gewordene Väter und Mütter. Ja, habe ich mich aber auch nie durchsetzen können. Also, wie passt die Weihnachtsgans in dieses ganze Spiel? Wir sind uns auch hier sicher, in Bethlehem im Stall, da waren vielleicht Tiere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Gans rumgelaufen ist. Was meinst du? Hast du eine Idee? Boah, weiß ich nicht, ob es da Gänse gab. Ich habe, also mit der warum es diese Weihnachtsgänse gibt, ist mir genauso schleierhaft wie die Martinsgänse. Obwohl beim St. Martin, der hat doch irgendwie Stress mit denen gehabt. Der hat irgendwie, wir haben die denen doch verfehlt. Die waren zu laut, ja, die haben den verraten, genau, glaube ich. Ja. Da gibt's eine Geschichte, aber ob die stimmt, ist auch egal, ja. Genau, aber warum an Weihnachten? Warum wird an Weihnachten eine Gans gegessen? Ja, Gans. Gute Frage. Ich meine, ja gut, erstmal schmeckt es lecker, also es ist schon festbraten. Warum nicht mal irgendwie an Pfingsten? Auch mal eine Frage, ne? Und sehr fetthaltig, ne? Ja. Ist ja auch gut für die Winterzeit, muss man ja auch so mal deftige Kost essen, damit es einem, damit man halt nicht so friert, ne? Klaus, wir haben ja den eindeutigen Vorteil, dass Unterhautfettgewebe einen auch warm hält, ne? Man spielend erreichen oben, ja. mit so 2 bis 3 Weihnachtsgänsen. Ja. Weil, vielleicht ist das einfach, weil sich das im Winter so anbietet oder weil die dann auch fertig sind. Also im Sinne von groß alt genug zum Aufessen. Ja. Keine Ahnung. Weihnachtsgans. Es war nicht mal annähernd. Ach so. Es ist nicht nur knapp vorbei. Okay. Ich verliere doch gegen mich selbst. Pass auf, ich hätte es ja auch nicht gewusst, aber jetzt, pass auf, jetzt kommt die Erklärung. Die Gans, ja? Weiß ist die Farbe der Unschuld und der Reinheit. Mhm. Da das Christuskind das Symbol für diese Tugenden ist, wurde das Gänseessen von den ersten Christen circa 400 nach Christi in Rom eingeführt. Ach. Später durften auch andere Tiere mit weißem Federkleid oder weißem Fleisch verzehrt werden. Mhm. Das ist die offizielle Erklärung, die ich gefunden habe, warum es eine Weihnachtsgans gibt. Okay, ja gut. Ja. Das hat auch wieder viel Symbolik. Und ja, es ist Weihnachten, hey. Und lecker ist es obendrein. Und lecker ist es obendrein, genau. Und es gibt Rezepte, wo man Gänse mit Bratwurst füllt. Das habe ich heute auch gelernt. Das ist aber dann, da klatscht der Veganer in die Hand und sagt, schön, dass ich auch eingeladen wurde. Ja. So viel Schnaps kannst du ja gar nicht hinterher. Naja, gut, das muss man dann schauen. So, also, wir haben den Baum, wir haben die Gans. Gans, Was haben wir noch an Weihnachten? Adventskranz. Ja, nee, komm. Aber der ist vorher noch. Hier, was haben wir denn? Du hast Geschenke. Kinder. Ja, genau. Geschenke. Weihnachtsgeschenke. Komm. Genau. Das ist zwar manchmal ein bisschen viel mittlerweile und Zeug und so, aber es gehört dazu. Mhm. Definitiv. Geschenke gehören zu Weihnachten. In welcher Form und wie groß das ausfallen muss, kann jeder für sich selber. Aber warum? Warum macht man sich Geschenke an Weihnachten? Was könnte der Grund sein, dass man an Weihnachten sagt, ich schenke jemand anderem etwas? Ja, ich meine, jetzt sagen wir mal, die evangelikal richtige Antwort wäre ja jetzt, ne, weil Gott uns ja sich selbst geschenkt hat, schenken wir anderen etwas von Wert, um das zu symbolisieren halt, ne, dass es um ein ganz fantastisches, super duper Geschenk geht an Weihnachten und um das in Erinnerung zu halten. So, als Symbol für das große Geschenk Gottes an die Menschheit schenken wir uns eine Playstation. Das PlayStation 4 gab es jetzt bei Aldi Nord für 199 Euro. Heute. Genau. Nur heute. Nur heute. Am Black Wednesday. Black Friday, auch noch. In the Black Week. Also würde ich jetzt mal so. Ja? Als Brauch, um diese Symbolik des Beschenktwerdens weiterzugeben. Das wäre schön, das würde ich so auch unterschreiben. Das ist ein schöner Gedanke. Habe ich ja doch einen Punkt. Nee, hast du nicht. Ach. Ja, das war klar, oder? Die Symbolik, es ist Weihnachten, Kirche, Geschenke. Die Geschenke sollen an Weihnachten schon an die heiligen drei Könige erinnern, die ja Geschenke mitgebracht haben, als sie das Jesuskind besucht haben. Ah. So wird ein Schuh draus. Und deswegen zum Beispiel, das kann man wissen, das habe ich auch schon mal gehört, in Spanien zum Beispiel, da werden die Geschenke erst am 6. Januar verteilt. Ei. Heilig Drei Könige. Ach so, weil da gibt es Geschenke. Ah. Weil an Weihnachten gab es keine Geschenke. Weihnachten gab es volle Windeln, es gab ein paar Hirten, die da irgendwie vorbeigekommen sind. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, haben Maria und Josef einen tierischen Stress gehabt, weil Kind schreit und er ist unzufrieden, er weiß immer noch nicht, wer der Vater ist, hat das alles nicht verstanden, steht jetzt blöd in Bethlehem, hat sich gerade mit seiner kompletten Familie verkracht, ne? Mhm. Weil er da mit seiner Ische da ankommt, ja, und dann soweit auch noch. Und nichts Geschenke an Weihnachten. Die gehören zu den Heiligen Drei Königen am 6. Januar. Aha. Ja, aber jetzt bist du entlassen mit den Fragen. Aber ich fand diese drei. Das sind gute mal Fragen gewesen. Ja. Auch interessant, einfach mal zu schauen, wie passt das zusammen. Und es gibt natürlich, also Quelle ist Wikipedia, man kann das selber auch nach. Es gibt tausend andere. Ich habe jetzt mal so für mich, was für mich so schön passte, jetzt mal raus, wie man das halt so macht. Ne? Jede Quelle ist so gut wie das, was man nimmt. Und gibt natürlich viele andere, auch über den Baum und auch über die Gans gibt es unterschiedliche Geschichten und Hintergründe, weil richtig wissen tut es keiner. Und vielleicht ist das Wunder an Weihnachten. Wir feiern. Es feiern Menschen Weihnachten, die sonst damit gar nichts eigentlich am Hut haben. Es feiern viele Menschen, die es wirklich, was nicht wirklich von Herzen, aber die wie soll ich das, du weißt, was ich meine, die auch sonst in ihrem Leben vielleicht eher einen Bezug haben zu der ganzen Geschichte. Mhm. Aber das ist vielleicht das Weihnachtswunder, dass wir doch, uns doch einig sind, dass die Tage vom 24., 25., 26. für mich persönlich auch ein Stück weit gesegnet sind, allein deswegen, wollen wir einfach mal frei haben. Ja. Also, das ist nicht, zumindest ja auch hier, ja. Eine auch gute hier, Idee gewesen, genau, das so anzurichten. Ja. Auch hier natürlich, wie immer, wenn es um Feiertage geht, ich mache das auf Twitter auch immer gerne und sage das hier auch nochmal. Alle, die an den Weihnachtsfeiertagen jetzt, ja, hier, das ist der Adventskalender, die jetzt kurz bevorstehen. Alle ihr Lieben, die ihr an diesen Tagen arbeitet, ich sag mal, vom Arzt bis zum Zeitungsverkäufer in der Tankstelle, die Krankenschwester, der Altenpfleger. Hilf mir, Frank, der Pizzabote, wer auch immer. Die Leute beim Wasserwerk. Die Leute beim Wasserwerk, die Leute im Elektrizitätswerk. Ja, es gibt Menschen, die über die Weihnachtsfeiertage irgendwelche EDV-Systeme am Laufen lassen müssen, damit wir E-Mails schreiben können. Es gibt so viele Menschen, die über die Feiertage dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und noch wichtiger, die, wenn es mal wirklich brennt, gerade beim Weihnachtsbaum, Gewehr bei Fuß stehen. Dann auch da sind. Und dann da sind und wissen, wie es geht. Dafür vielen Dank an der Stelle. Das, denke ich, kann man so gerne noch absolut mitgeben. Ja. Jo, ja. Damit bin ich mit meinem Mini-Quiz hier im Mini-Backhauscast durch. Ja. Ja. Da haben wir ja im Wesentlichen bis auf die Verlosung eines Küchengeräts alles erledigt, was im Backhauscast zu erledigen ist. Du, wir könnten jetzt noch einen Besuch in Hunsheim verlosen und ich bin der Gewinner. Oh ja. Ey, du hast gewonnen. Ja, hab ich gewonnen. Ja, das ist schön. Steht hier. Ja. Die Los wird doch ein Los gebastelt. Sehr schön. Sei willkommen. Ja, ich weiß. Aber lass die Trompeten zu Hause. Ja, lass ich. Ich komm in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe liegend. Ja. Das ist sehr schön. Nein, ich komme in Schal gewickelt und in einem Flixbus sitzend wahrscheinlich. Mit den Windeln kommt viel genug. Wie es sich gehört. Ja, ja. Das kommt dann wieder, genau. Das haben wir als Kinder gehabt, das haben wir in der Jugend gehabt, da hat man sich die um den Hals gebunden, am liebsten gebatikt. Stimmt ja auch. Ja. Und dann. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder, danke. Dann kommt im Alter auch mal. Ich glaube, es gibt Fotos. Da rutscht die Windel nach unten. Ja, es gibt Fotos davon, genau. Es gibt Bilder. Jetzt habe ich Bilder. Ja, genau. Jetzt hast du Bilder, das ist. Ja. Ja, dann. In bleibt uns ja nur noch eins zu sagen. Eine gute Adventszeit. Ja. Ein schönes Weihnachtsfest. Ganz genau. Und bis zum nächsten Mal im Podcast-Land irgendwo. Genau. Wir hören uns. Servus, frohe Weihnachten.